Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend, Silent Bob. Wir sitzen zusammen, weil wir mal so ein bisschen hören wollen, was das Landesschiedsgericht treibt. Stell dich doch bitte mal eben vor. Erstmal sage ich brav guten Abend oder guten Tag. Ich sollte das ja neutral formulieren, weil ist ja Listen on Demand. Ich bin Silent Bob. Ja, wir haben 20.12 Uhr, es ist Abend, du kannst das verraten. Und damit ich mir den Einspieler auch sparen kann, ich habe es vergessen zu sagen, mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtratobi. Und jetzt gegen jede Redaktion habe ich das Konzept durcheinander geworfen und erteile dir hiermit das Wort. Oh, das ist aber lieb. Ja, Silent Bob ist mein Name. Ich bin schon eine ganze Weile bei den Piraten in NRW dabei. Und nachdem ich 2010 schon mal Ersatzrichter war, hat mich die Versammlung dieses Jahr zum Schiedsrichter gewählt. Und ja. Ja, wenn ich mich so daran erinnere, an das Jahr 2010, da war auch so ein Landesschiedsgericht gewählt und bis auf einen Fall haben die alle immer nichts getan. Aber nee. 2010 lass mich das doch mal provokant aufbauen. Denn 2010 ist mir nur ein Fall bekannt gewesen, 2011 weiß ich von gar nichts. Ich möchte darauf hinaus, dass ich sagen will, man kriegt oft gar nichts mit. Und das ist der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, denn auch ich habe bisher nichts von euch gehört und ich unterstelle mal, dass das gar nicht richtig ist. Ihr werdet das ein oder andere schon erlebt haben in der auch jetzt so frischen Amtszeit. Das ist einer der Gründe, warum ich mich so fröhlich bereit erklärt habe, die hier Rede und Antwort zu stehen, weil ich ein reines Gewissen habe. aber um das nochmal zu klären, 2010 war richtig, richtig Rummel in der Bude. Da wurden mehrere Parteitage angefochten, mehrere Parteiausschlussverfahren und diverse andere Sachen. Also da ist nicht unbedingt überall ein Verfahren draus geworden, weil dann teilweise die Formalien nicht gestimmt haben und das den Leuten dann wohl beim, entweder hatten sie keine Lust, die Formalien zu bereinigen, oder sie haben dann beim nochmal drüber nachdenken festgestellt, dass sie doch keine Lust haben zu klagen. Aber da ist einiges gewesen. 2011 war tatsächlich nichts. Tatsächlich wirklich gar nichts. Ja, es scheint damit zu tun haben, ob ich im Schiedsgericht bin oder nicht. Okay. Stimmt, 2010 warst du im Schiedsgericht, 2011 genau. Nicht und jetzt... 2012, während aber noch das alte Schiedsgericht amtierend war, also mitten im Wahlkampf, kamen zwei Sachen rein. Die sind aber über den Wahlkampf liegen geblieben und mit denen haben wir uns jetzt beschäftigt. Und was war das? Moment, ich muss mal kurz gucken, nicht, dass ich jetzt was erzähle, was ich nicht erzählen sollte. Das sind zwei Sachen, die Richtung Parteiausschlussverfahren gehen. Bei dem einen sind wir uns nicht ganz sicher, weil dieses Wort nicht verwendet wurde in der Anrufung. Deshalb ist das auch in der Nachbesserungsphase. Mhm. Aber ist das was Öffentliches, dass du das berichten kannst, was da los ist? Deshalb gucke ich gerade auf unsere Dokumentationsseite. Wir haben nämlich, das kann ich ja nebenher erzählen, im Wiki eine Seite, wiki.piratenpartei.de/nrw:schiedsgericht. Ja. Und dort findet man diverse Informationen, unter anderem den Punkt Dokumentation. Und dort werden wir eigentlich immer sehr zeitnah dokumentieren, was wir gerade an laufenden Verfahren haben und wie der Stand der Verfahren ist. Damit greifst du meinen Dort werden auch unsere Protokolle veröffentlicht und ähnliches. Damit greifst du meinem Transparenzgetue nämlich vor. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ganz wichtig, nicht nur steht im Wiki, sondern er hat genau das getan, was ich mir gewünscht habe. Der stille Bob hat uns gleich verraten, wo man es auch im Wiki findet. Mhm. Es gibt auch eine Übersichtsseite über alle Schiedsgerichte innerhalb der Piratenpartei und da sind wir auch drin verlinkt. Aber um mal ein bisschen anzugeben, ich kann ja mal kurz den Zeitablauf seitdem wir gewählt wurden kurz erzählen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Okay, das würde ich mir sogar wünschen. Kannst du trotzdem mal eben schon mal sagen, ob du von dem Parteiausschlussverfahren vielleicht jetzt oder nachher noch was berichten kannst oder ob das öffentlich oder nicht öffentlich ist? Also die Details sind sicherlich nicht öffentlich. Okay. Also, das, was du berichten kannst, kannst du ja nachher berichten, aber dann erzähl uns zuerst mal eben von der Geschichte des Landesschiedsgerichts. Genau. Du hast dich vorbereitet? Ja. Streber, ja? Ja. Genau, gewählt wurden wir am 1.7. Unsere konstituierende Sitzung hatten wir am 3.7. Mhm. Da haben wir dann angefangen über eine Geschäftsordnung, da haben wir uns darauf geeinigt, wer Vorsitzender Richter wird und solche Sachen. Der Vorsitzende Richter ist die Forschungstochter. Mhm. Ihre Stellvertretung macht der Dominik Böcker. Mhm. Und ich bin halt ein dreckiger Straßenrichter. Das ist auch ganz nett. Ja, war aber eigentlich eher so nicht wen halten wir für geeignet, sondern eher ein, wer muss es machen. Mhm. du findest es besser, dreckiger Straßenrichter zu sein. Ich hatte, da ich jetzt mit dem aktiven Schiedsgerichtsjob noch nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte, habe ich mich ein bisschen gescheut, den Vorsitz zu machen, was beinhaltet, dass man die Sitzungsleitung bei Verfahren hat. Mhm. Allerdings, so wie wir es jetzt insgesamt mit der Geschäftsordnung geregelt haben und was ich so jetzt sehe, wenn wir jetzt nochmal die Frage stellen würden, würde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so laut Nein schreien wie vorher. Aber Dominik Böker ist ja Jurist, ne? Mhm. Und Forschungstorte ist auch bekannt durch Koordination des Arbeitskreises Kultur und Medien, nur damit das Millionenpublikum das ein bisschen einordnen kann. Gut, übrigens, Sound für alle Zuhörer im Hintergrund von der Tastatur ist nicht künstlich eingespielt, der ist original hackermäßig von Silent Bob. Beziehungsweise das ist die Bastel nebenan, die da so schön hackt. Ach so, okay. Auch gut. Aber gibt die schöne passende Hackerunterlage. Das ist schon das macht Atmosphäre, ja. Finde ich gerade. Cool. Kommen wir zurück zu meiner Aufzählung. Also 3 Tage nach der Wahl haben wir uns konstituiert und haben angefangen, Sachen zu klären. Mhm. Am 9.7., also 8 Tage nach der Wahl, haben wir uns eine Geschäftsordnung gegeben, die wir in den Sitzungen vorher besprochen und ausgearbeitet haben, wo wir uns ein ganzes Stück an der Bundesgeschäftsordnung orientiert haben, aber auch ein paar eigene Sachen reingebracht haben. Und dann haben wir uns auch parallel dazu angefangen, inhaltlich um die rumliegenden Sachen zu kümmern. Und am 10.7. wurde im zuerst eingegangenen Fall das Verfahren eingeleitet, indem wir die Klageschrift zugestellt haben. Also sprich 9 Tage nachdem wir gewählt wurden, haben wir den ersten offiziellen Papierkram gemacht. Und im zweiten Fall, den haben wir zuerst ein bisschen übersehen, weil im Request-Tracker dazu mehrere Tickets vorlagen. Und an einem Ticket hing ein PDF dran mit der eigentlichen Anrufung des Gerichts. Das haben wir aber erst ein bisschen später gesehen. Das hat dann bis zum 17.7. gedauert, bis wir da die offizielle Zustellung und damit Reaktionen zugeschickt haben. Wir hatten seitdem gewählt wurden 4 Sitzungen, also jetzt im ersten Monat. Und haben halt, wie gesagt, diese Wiki-Seite aktualisiert und dort auch eine Dokumentationsseite eingerichtet, damit jeder gucken kann, was wir so tun und auch zeitnah mitbekommt, wenn sich in irgendwelchen Verfahren was tut, weil manche Verfahren sind ja auch, wenn wir sie nicht öffentlich machen, werden ja durch Kläger oder Angeklagte öffentlich gemacht, dass sie da was laufen haben. Und dann kann man da zumindest sich den Stand der Dinge angucken. Mhm. Also natürlich ist das Krähennest immer erfreut, wenn es Neuigkeiten gibt, die wir berichten können, solange sie natürlich keine privaten Daten verletzen. Solange wir keine privaten Daten verletzen. Also von daher freuen wir uns auch immer wieder über eine kurze Mitteilung. Ich hätte auch so ein bisschen den Wunsch, dass du einfach ein bisschen erklärst, wofür ihr denn da seid. Seid ihr für jedes Parteimitglied da? Wir können, also das Schiedsgericht kann von jedem Parteimitglied angerufen werden. Es gibt da bestimmte Formvorgaben und natürlich können wir nicht für alles und mit jedem Ziel angerufen werden. Wenn zum Beispiel ein Parteimitglied ein anderes ins Gesicht schlägt, zum Beispiel, ist das zum Beispiel eher eine Sache, die strafrechtlich relevant ist. Man kann dann natürlich noch im Nachgang sich überlegen, ob das eventuell irgendwie auf den Parteifrieden auch Auswirkungen hat. Und dann, ob dann zusätzlich noch Sachen nötig sind. Dafür wären dann wir wieder zuständig. Aber für die eigentliche Klärung dieser Körperverletzung wäre erstmal der normale Gang über Polizei und Strafgericht sinnvoll. Weil wir können nur Ordnungsmaßnahmen verhängen, die mit so einer konkreten Sache nicht wirklich was zu tun haben. Wenn ich jetzt als Parteimitglied zum Beispiel ganz schlimm getrollt werde, seid ihr dann auch eine Instanz, an die ich mich wenden kann? Das kommt darauf an, was du damit erreichen willst. Also und ich frage deshalb, weil das sicherlich ein häufiger Fall innerhalb der Partei ist, wo es zu Streitereien kommt und zumindest die eine Seite wahrnimmt, dass sie getrollt wird, ob es jetzt so ist oder nicht, und die andere Seite natürlich eine andere Wahrnehmung hat, aber das ist ja ein sehr häufiger Streitfall. Und also bei Streit innerhalb zwischen Parteimitgliedern sieht auch die Schiedsgerichtsordnung vor, dass also die Bundesschiedsgerichtsordnung, die NRW unverändert übernommen hat oder beziehungsweise nicht verändert hat, die damit also auch in NRW gültig ist, sieht vor, dass es vor der Anrufung des Schiedsgerichtes ein gescheitertes Schlichtungsverfahren geben muss. Das heißt, man muss vorher sich mit einer neutralen Person zusammensetzen und versuchen, die Sache so zu klären. Und das finde ich auch eigentlich immer den erstmal besseren Versuch, als direkt zum Gericht zu rennen. Stimmt, klingt vernünftig. Der Schlichter, der das Gespräch führt, kann auch irgendwer sein. Ein Parteimitglied muss das sein oder kann das auch ein Externer sein? Das kann irgendwer sein, solange beide Streitparteien den als Schlichter akzeptieren. Mhm. Und für den Fall, dass es gescheitert ist, muss der sich dann gegenüber dem Gericht äußern und schriftlich quasi bekennen, dass das, oder zumindest irgendwie formell darüber eine Aussage treffen, dass das Verfahren gescheitert ist. Das Schlichtung, also dass eine Schlichtung nicht möglich war. Okay, über welche der beiden Fälle, die jetzt bei euch anhängig sind, darfst du denn was erzählen? Ich darf über alle Fälle was erzählen. Es ist nur die Frage, was und wie viel ich dazu erzählen darf. Kannst du das denn einschätzen? Ich kann ein paar Sachen einfach sicherstellen, dass ich sie erzählen darf, weil nämlich die Sachen, die wir auf die Webseite, also auf die Wiki-Seite geschrieben haben, darf ich sicherlich erzählen. Ja gut, dann erzähl es auch. Weil es auch jeder nachlesen kann. Mhm. Und alles andere ist eine Grauzone, wo ich halt vorsichtig sein muss. Ja, dann sei einfach vorsichtig. Wir wollen ja nicht mehr erzählen, genau, als erlaubt ist. Was ich vorweg noch erzählen möchte, weil es dann beim Verstehen leichter ist. Mhm. Wir haben in unserer Geschäftsordnung eine ganz pfiffige Sache mit übernommen, die es auch am Strafgerichten gibt. Ich weiß nicht, ob es auch die auch bei anderen, ich schätze mal bei anderen Gerichten gibt es die auch. Nämlich, wenn mehr als ein Richter vorhanden ist, teilen die sich die Arbeit auf. Und es gibt neben dem Vorsitzenden, der die Sitzung leitet, gibt es dann einen Berichterstatter. Mhm. Das ist der, der wirklich die ganze Papierarbeit macht für den Fall. Der also wirklich die Sachen bis ins letzte Detail reinliest, der den ganzen Schriftkram vorbereitet und ähnliches. Und das haben wir auch übernommen. Wir haben also nach innerhalb der Geschäftsordnung festgelegten Schema, in der Reihenfolge, wie Verfahren reinkommen, kriegen sie nach dem Schema einen Berichterstatter zugeordnet. Sodass also es auch nicht vorher irgendwie, also es ist nicht so, dass jemand, der gerade Lust hat, sich den Fall nimmt, sondern nach einer festen Reihenfolge, sodass es quasi zufällig zugeordnet wird. Und im ersten reingekommenen Fall ist der Dominik der Berichterstatter. Das ist ein Parteiausschlussverfahren, wo es eine ziemlich umfangreiche Klage gab mit sehr vielen Details. Also ich glaube, die Klage selber waren 50 Seiten. Und 50 Seiten, ja. Und die Klägerseite hat auch angekündigt, sie können da auch noch Material nachliefern. Dann lass uns das doch mal aufgreifen, weil das immer wieder ein Thema ist. Was ist denn überhaupt erforderlich, damit man jemanden aus der Partei ausschließen kann? Damit wir den ausschließen können, ist vor allem erstmal wichtig, dass er was getan hat, was der Partei so sehr geschädigt hat, dass man auch wirklich keine andere Wahl mehr sieht, als ihn rauszuschmeißen. Mhm. Oder die. Es gibt auch noch andere Ordnungsmaßnahmen, sowas wie eine Rüge oder sowas. Mhm. Das ist zwar, hat erstmal keine Konsequenzen, eine Rüge, aber das ist halt für die Fälle, wo man glaubt, dass so ein offizielles, du hast da was falsch gemacht, eine Verhaltensänderung herbeiführt und man damit ein Parteimitglied auch wieder auf die richtige Spur bringt und in Zukunft ein wertvolles Parteimitglied daran hat. Ja, ich frage deshalb, weil zum Beispiel eine Holocaust-Leugnung ist ja kein direkter Schaden an der Partei, natürlich indirekt ganz massiv. Deswegen frage ich nach dieser Definition. Meiner Meinung nach ist eine Holocaust-Leugnung ein ausreichender Grund, um jemanden auszuschließen. Aber warum ist das per Definition so? Das kommt auf die Umstände an. Wenn das jemand, was weiß ich, bei einer AK-Sitzung sagt, und die Leute dann sagen, ey, was sagst du da eigentlich? Und dann sagt derjenige sofort, naja, okay, war vielleicht nicht so das Wahre, dass ich das gesagt habe, so habe ich es nicht gemeint. Ist das eine ganz andere Nummer, als wenn jemand beim Interview in den Tagesthemen das als offizielle Parteimeinung darstellt. Ah, okay. Und dazwischen ist ein riesengroßes Feld, wo man irgendwo Grenzen ziehen muss. Das für den Einzelfall. Das bedeutet, nur weil jemand am Stammtisch Aussagen tätigt, also ich nehme ja das rechte Spektrum ist ja sicherlich das, was uns am unbeliebtesten ist, jedenfalls fällt im Moment nichts Schlimmeres ein. Nur weil einer das am Stammtisch äußert und auch ganz klar sich positioniert, das würde nicht reichen, um ihn auszuschließen. Das will ich jetzt so pauschal nicht sagen, weil es kommt dann wirklich auf den Einzelfall an und auf die Umstände. Also würde es dann sehr schwierig aber, machen, drücke ich so aus. Aber ich bin persönlich erstmal so allgemein der Meinung, dass nur weil jemand sofern wir von einer Meinung reden, was bei einer Holocaust-Leugnung oder einem strafrechtlich relevanten rechten Äußerung dann schon wieder eine andere Sache ist, aber wenn jemand einfach nur eine Meinung äußert, die nicht mit der Parteimeinung übereinstimmt oder die mit unserer Satzung nicht konform geht. Das reicht dann nicht aus. Ist das noch nicht unbedingt ein Grund, den auszuschließen? Das ist ein Grund, dem vielleicht mal mitzuteilen, dass dieser Teil seiner Meinung nicht mit der Parteimeinung übereinstimmt. Aber ein Parteiausschluss ist schon das stärkste Mittel, was wir haben, und das gilt wirklich für den Fall, dass der Partei auch Schaden entstanden ist. Okay, ja, dann kann man das ein bisschen nachvollziehen. Um die Frage von vorhin noch vollständig zu beantworten, wir haben also diverse Ordnungsmaßnahmen bei uns in der Satzung stehen, eine Verwarnung, einen Verweis, eine Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der Fähigkeit, ein Parteiamt zu bekleiden und Ausschluss aus der Piratenpartei. Da sieht man auch schon, das Ganze ist nicht unbedingt, also der Normalfall, den man sich da so denkt, ist nicht unbedingt der Streit zwischen zwei Parteimitgliedern. Das kann durchaus auch vorkommen. Aber der eigentliche Fall, für das ein Schiedsgericht auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, sind Fälle, wenn jemand zum Beispiel seine Rechte bei irgendeiner offiziellen, also bei einem Parteitag zum Beispiel, verletzt sieht. Oder wenn ein Vorstand Dinge tut, von dem ein Parteimitglied meint, dass es dort nicht, dass da was falsch läuft oder dass das nicht satzungsgemäß läuft, dann kann es ja nicht zum Vorstand gehen und sagen, ihr macht da was falsch. Oder beim Parteitag kann es nicht sich an den Parteitag selber wenden, vor allem im Nachhinein nicht, und sagen, hier sind meine Rechte nicht gewahrt worden, das läuft falsch, sondern da muss es ein Organ geben, das quasi daneben oder darüber hängt. Um in dem dann Fall auch hängt einen Vorstand zum unabhängig Beispiel daneben einbremsen zu können. Naja, bei einem Kreisverband ist es vielleicht sogar drüber. Das kann man, je nachdem, wie man es malt. Ja, okay. Ist auch eigentlich total egal. Ja. Von daher, wenn zum Beispiel jemand der Meinung ist, auf seinem Parteitag wollte er für ein Amt kandidieren und die anderen Kandidaten hatten alle 10 Minuten Zeit, sich vorzustellen, und ihm wurde nach 2 Minuten das Mikrofon abgedreht, dann ist das zum Beispiel ein Fall, wo man nachvollziehbar versteht, warum der dann hinterher das Schiedsgericht anrufen würde und sagt, ihm wurden seine Rechte beschnitten. Er hatte nicht die Möglichkeit, sich so vorzustellen wie jemand anders. Haben wir Glück gehabt, auf dem letzten Landesparteitag gab es ja, was Redezeit angeht, doch massive Unterschiede. Gut, dass sich keiner beschwert hat. Ja, wobei da natürlich immer dann auch die Frage ist, nur weil jemand weniger Redezeit hat, ist nicht automatisch die Versammlung anfechtbar. Das hängt dann schon auch davon ab, wie das zustande gekommen ist und ob es beim selben Amt war und wie in dem Moment die Satzung und Bedingungen waren. Also die Geschäftsordnung zum Beispiel auch war. Nee, ich will jetzt ja auch niemanden aufrufen, die letzte Versammlung anzufechten, um Gottes Willen. Nee, ist, glaube ich, auch. Es könnte auch eh schon zu spät sein. Aber da gibt's Fristen? Natürlich. Aber wir wollen es ja keinem beibringen, ne? Aber dafür sind wir so transparent. Wie sind denn die Fristen? Muss ich jetzt selber nachgucken. Also es gibt ein paar Voraussetzungen, die man überhaupt klären muss. Also zum einen muss man sich an das Schiedsgericht wenden, was zuständig ist. Mhm. Also ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich mit dem Vorstand eines Kreisverbandes Ärger habe, kann ich nicht zum Bundesschiedsgericht rennen. Und schon gar nicht zum Schiedsgericht in Berlin. Mhm. Also zum Landesschiedsgericht in Berlin. Dann müssen diverse Formalien eingehalten werden, wie dass man vollständige Namen und Anschriften angibt. Man muss klare, eindeutige Anträge stellen. Man muss eine Begründung liefern. Steht denn auf unserer Wiki-Seite, was ich zu tun habe und wie ich es zu tun habe, wenn ich mich beschweren möchte? Das steht auf unserer Wiki-Seite so im Einzelnen nicht drauf, aber in der Bundessatzung steht das sehr eindeutig drin. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn jemand, das ist zum Beispiel in dem zweiten Fall passiert, da war nämlich haben wir einige Formalien nicht vollständig erfüllt gesehen oder hatten Zweifel daran, dass die so satzungskonform sind und haben dann also der Klägerseite Gelegenheit gegeben, das nachzubessern. Aber das kann man dann machen und dann ist es in Ordnung. Ja, und wenn zum Beispiel man knapp an der Frist dran ist, wann das noch sein kann und man bessert nach, wird dadurch die Frist aufgeschoben. Also wenn es dann nicht reicht, kann man auch mal nachbessern. Nachdem was passiert ist oder nachdem man Kenntnis davon hatte und man meldet sich irgendwie nach 7 Wochen und braucht dann 2 Wochen, um es nachzubessern, dann ist das trotzdem noch okay. Meine Güte, das sind ja doch eine Menge Formalitäten, die man einhalten muss. Ja, musste ich auch erst mich so reinarbeiten. Und vor allem, wenn man es dann nicht nur mal einmal reinguckt und feststellt, okay, passt nicht, sondern dann das auch noch in eine Antwort formuliert, die zum einen erwähnt, welche Paragraphen man da jetzt betroffen sieht und was da nicht stimmt und was man anders machen müsste. Das ist, wenn man es zum ersten Mal macht, schon spannend. Dann sag mir doch mal eben als Fachmann, was würdest du denn den NRW-Piraten, heißt es Eisen jetzt, in Niedersachsen ist ja gerade der Landesparteitag gewesen und ich möchte jetzt von dir wissen, was du denn den NRW-Piraten rätst als Landesschiedsgericht oder als dreckiger Straßenrichter so, damit genau das nicht passieren kann oder in abgewandelter Form, denn ein Stück müssen wir ja gewarnt sein. Es gab ja wohl in Niedersachsen ein paar Leute, die hohes Interesse daran haben, Formfehler zu finden. Ja, hatten wir, also das war 2010 in NRW nicht anders. Da hatten wir auch eine extrem gespannte Situation, wo, glaube ich, viel von dem, was an Klagen passiert ist, gar nicht mal so sehr aus persönlicher Betroffenheit gelaufen ist, sondern wo einiges wirklich aufgrund der angespannten, strittigen Situation war. Wo das nur ein Element war, seinen Streit auszudrücken. Was kann ich natürlich niemandem nachweisen, ich kann den Leuten nicht in den Kopf gucken und die wahren Motive weiß ich nicht, aber das hat mich nicht gewundert, dass 2010 so viele Klagen liefen, weil da war viel Streit in der Partei. Und dann ist vielleicht so ein Formfehler bei einem Parteitag, wo man sonst drüber hinwegsehen würde, dann ein Grund zu sagen, nee, jetzt müssen wir aber hier mal alle Register ziehen und ihr dürft euch jetzt keine Fehler erlauben. Gut, und ein Ratschlag als Essenz für das nächste, was ja bei uns ansteht, ist ja die Wahl der Listenkandidaten für die Bundestagswahl. Was also ich persönlich glaube, wir haben in NRW inzwischen genug Erfahrung damit und gute Leute, sodass ich da jetzt gar nicht mal die großen Schmerzen sehe, dass da aus Blödheit Formfehler passieren. Können wir denn ausschließen, dass nicht Wahlberechte, also ausländische Mitbürger oder unter 18-Jährige, nicht Volljährige, auf die Idee kommen, mit abzustimmen oder gar sich mit auf die Liste setzen zu lassen? Also ich gehe davon aus, dass das irgendwie geklärt ist. Ich kann es dir aber nicht mit Sicherheit sagen, wie die Verwaltung das bei der Akkreditierung macht. Da ich kann dir aber aus der Vergangenheit von der Verwaltung schnappen und den fragen. Ich kann dir aber aus der Vergangenheit sagen, dass Listenkandidaten nicht überprüft worden sind. Die Kandidaten selber? Ja. Naja gut, die Frage ist, inwieweit die vielleicht anhand ihrer Mitgliederdaten auf irgendwas überprüft wurden. Ich will jetzt keine Erbsen zählen, aber das ist ja keiner in der Lage zu prüfen, zum Beispiel, ob ich denn wählbar bin. Doch, Moment, dafür gab es doch die Wählbarkeitsbescheinigung. Richtig, aber die wurde erst eingefordert, nachdem ich zum Beispiel 2010 auf die Landesliste gewählt wurde. Aber, also ich weiß, dass sie, ich meine mich zu erinnern, dass sie jetzt 2012 das vorher beim Anmelden auf die Liste sich die Zettel haben zeigen lassen. Beziehungsweise zumindest es drum gebeten das haben, dass man sein. Sie, da dass man sie mitbringt. Sicher. Da bin ich mir gar nicht sicher. Das kann durchaus sein. Darauf will ich ja hinaus, dass solche Fehler dazu aber, natürlich... Aber zumindest, aber wenn jemand dann auf der Liste steht, der sich nachträglich als nicht wählbar herausstellt, dann rutscht der einfach aus der Liste raus und die Liste rutscht automatisch durch. Nach. Das ist heilbar, das ist ja kein Problem. Wenn das so wäre, ist das ja in Ordnung. Das heilt sich ja automatisch. Problematisch wird es dann, wenn wie in Niedersachsen bei der ersten Aufstellungsversammlung, bei der zweiten weiß ich jetzt nicht genau, wie es war, aber bei der ersten war das Problem, wo man das Problem auch sehr deutlich sieht, dass ich glaube zwei Leute, die mitgewählt haben, nicht wahlberechtigt waren in Niedersachsen, dass aber teilweise Leute mit nur einer Stimme Vorsprung gewählt wurden. Und da kommt man natürlich an den Punkt, wo man sehr schnell sieht, dass da die zwei Stimmen was ausgemacht haben. Weil wenn alle Leute mit 30 Stimmen Überschuss reinkommen oder mit so großem Abstand gewählt werden, dann machen zwei Stimmen nichts aus. Dann kann man eventuell sogar sagen, ja, das war ein Fehler, aber es ändert am Wahlergebnis definitiv nichts. Also prüft ihr im Landesschiedsgericht durchaus, ob das denn, oder ihr habt noch die Chance zu prüfen, ob es denn eine Auswirkung gehabt hätte mit der Wahl. Also es ist ja nicht pauschal, dass der Parteitag da wiederholt werden muss, nur weil es Leute gegeben hat, die nicht abstimmungsberechtigt gewesen wären. Wenn aber jemand mit einem 30-prozentigen Überschuss gewählt worden ist, dann wäre das dann Wurst. Das könntet ihr dann schon so entscheiden? Meiner Kenntnis nach ja. Also kommt natürlich immer auf den Detailfall an. Ich bin aber zum Beispiel persönlich auch der Meinung, dass formal anders aussehen, aber ich finde es zum Beispiel wichtig, wenn man irgendein Verfahren anstrebt, dass man entweder das Interesse der Partei im Auge hat als Kläger, dass man also sagt, da wurde der Partei Schaden zugefügt und deshalb muss da was passieren. Oder dass man eben selber einen Schaden hatte und den irgendwie begründen kann. Aber einfach nur, um Recht zu haben oder um einen Formfehler darzustellen, finde ich jetzt nicht unbedingt, dass das eine Klage rechtfertigt. Das beruhigt mich jetzt ungemein. Ich dachte, wenn man solche Formfehler findet, kann man damit schon ganz den Parteitag kippen. Und da bin ich ja dann noch ein bisschen erfreut. Das kann man eventuell. Eventuell, aber nicht gesichert. Es reicht nicht, dass ich irgendwo einen kleinen Formfehler finde und dann kann ich mir sicher sein, dass ich alles umkippen kann. Ich habe schon verstanden, es kann passieren, aber es muss nicht passieren. Es muss nicht passieren. Spätestens wenn du bei der Klage irgendwie Formfehler machst und die nicht geheilt kriegst, dann ist die Sache, obwohl sie inhaltlich möglicherweise funktioniert hätte, aus anderen Gründen gescheitert. Bob, ich glaube, wir haben jetzt gerade einen riesigen Überblick bekommen über das, was ihr da so treibt. Und es geht ja dann bei euch schon recht spannend los. Und möchte dir damit auch einfach danken, dass wir Einblick bekommen haben und würde sagen, sobald es etwas Spannendes gibt, unterhalten wir uns wieder. Genau. Und ansonsten, wenn man wissen will, was das Schiedsgericht tut, wer drin sitzt oder wie man uns erreichen kann,